1. Nachtem Salomo den Bau des Tempels des Herrn sowie den königlichen Palast und all weiteren geplanten Bauvorhaben erfolgreich abgeschlossen hat. 2. Erst jen im der Herr eins weites Mal, genor wir es zuvor bereits in Gibeon getan hat. 3. Der Herr erklärt im, das sein Gebet und Flehen gehort habe, habe den Tempel geheiligt, im seinen Namen dort uig wohnen zu lassen und word in stets aufmerksam bewatchen. 4. Gott versprach Salomo, das seinen Thron über Israel dauerhaft festigen word, falls dieser im aufrichtigen gehorsam folge, so why es sein Vater David getan hat. 5. Bekraftigte die Zusagen David, dass es niemals an einem Nachkommen auf dem Thron Israels fällen word, sofern die Bedingungen des Bunds erfüllt blieben. 6. Sultan sich Salomo oder sein Nachkommen jedoch vom Herrn abwenden, sein Gebot missachten und statt dessen Fremden gotten dienen. 7. So word Gott Israel aus dem Land vertrieben und den geheiligten Tempel verwerfen, so dass das Volk zusammengespart unter allen Nationen word. 8. Der einst prachtvolle Tempel word dann nun noch ein Ruin sein, über deren Zerstörung sich vorbekommend entsetzen und nach dem Grund für Diocese Unglück fragen worden. 9. Die Antwort word lauten, dass das Volk den Herrn verlassen habe, der ihr Vorfahren aus Ägypten befreit, und sich stattdessen anderen Gotten zugewandt habe. 10. Nach 20 Jahren, in denen Salomo sowohl den Tempel des Herrn als auch seinen eigenen Palast fertiggestellt hat. 11. Schenkte König Hiram von Tyrus 20 Städte in Galilä als Gegenleistung für die umfangreichen Lieferungen von Zedenholz, Zypressen und Gold. 12. Als Hiram jedoch aus Tyrus anreist, die im überlassenen Städte zu besichtigen, war mit dem, was sah, Kienzweg zufrieden. 13. Fragte Salomo enttäuscht, was für Wertlo Stadti die Sion, weshalb die Region bis hüt den Namen Kabel tragt. 14. Denich hat Hiram dem König zuvor bereits 120 Talente Gold für sein Bauvorhaben gesandt. 15. Salomo organisiert den Frondienst, nicht nur den Tempel und den Palast zu bohren, sondern auch die Stadtmauer von Jerusalem sowie die Festungen Hazer, Megiddo und Giza. 16. Die Stadt Giza war zuvor vom Pharao erobert und niedergebrannt worden, woraufhin sie seine Tochter, Salomos Ehefrau, als Hochzeitsgeschenk begeben hat. 17. Salomo baut Giza daraufhin wieder auf und befestigt zu dem das Antier Bethhoren. 18. Soe die Ort Barleth und Tamer, die strategisch günstig in der Wüstenregion des Lands lagen. 19. O errichtet außerdem Voritstadt, Stadtsbankti für sein Streitwagen und Unterkunft für die Reiter, sowie al weiteren Bauak, die in Jerusalem und im Libanon geplant hat. 20. Die verbliebenen Angehorigen der Amoriter, Hetiter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter, die nicht zum Volk Israel gehorten. 21. Werden von Salomo zum dauerhaften Frondienst herangezogen, die Israeliten sie zuvor nicht vollständig vertrieben konnten. 22. Im Gegensatz dazu werden die Israeliten nicht zur Sklavenarbeit gezwungen, sondern dienten als Soldaten, Beamte, Offizier und Kommandanten der Wagenbesatzungen. 23. Insgesamt gab es 550 Leuten Beamte, welche die Aufsicht über die Arbeiter bei den verschiedenen Bauprojekten Salomos führten. 24. Sobald die Tochter des Pharao aus der Stadt Davids in den für sie erbauten Palast am Jezogen war, begann Salomo mit der Befestigung des Millerviertels. 25. Dremel im Jahr bracht Salomo Brand und Friedensopfer auf dem Altar dar, den für den Herrn errichtet hat, und volendiet so den rituellen Dienst im Tempel. 26. Zudem ließ König Salomo in his John Geber, das in der Nahe von Elotham Roten Meer im Land Edom liegt, ein Flot von Schiffen bohren. 27. König Hiram unterstützt Diocese Vorhaben, in dem Ifarin Silut in Sant, die gemeinsam mit Salomos Mannen die Schiff bemanten. 28. Sie Siegelten nach Offer und Brachten von dort 420 Talente Gold Zurück, das Sie dem König Salomo übergeben.